Kapitel 6. Bei meiner Rückkehr erwartete mich folgender Brief meines Vaters. An Viktor Frankenstein. Mein lieber Viktor, wahrscheinlich hast du ungeduldig auf einen Brief gewartet, der deine Rückkehr zu uns endgültig festsetzen sollte. Ich wollte dir daher zuerst nur ein paar Zeilen schreiben mit dem Tag, an dem wir dich erwarten. So wärst du von vielem Schmerz verschont geblieben. Ich tue es aber nicht. Schmerzvoller noch wäre deine Überraschung, wenn du, lieber Sohn, anstatt des erwarteten fröhlichen und glücklichen Willkommens nur Tränen und Kummer vorfinden würdest. Wie soll ich dir, Viktor, unser Unglück erzählen? Deine Abwesenheit kann dich ja nicht gleichgültig gegen unsere Leiden und Freuden gemacht haben. Ich möchte dich auf die schmerzliche Nachricht vorbereiten, aber ich weiß, dies ist unmöglich. Jetzt überfliegt dein Blick bereits die Seite, um die Worte zu suchen, welche dir die furchtbare Kunde bringen sollen. Wilhelm ist tot. Kannst du es fassen? Das süße Kind, dessen Lächeln mir das Herz wärmte und entzückte, der so sanft und doch so fröhlich war, ist tot. Viktor. Tot. Er wurde ermordet. Ich will nicht versuchen, dich zu trösten, sondern dir den Hergang der Tat berichten. Am letzten Donnerstag, es war der 7. Mai, beschlossen wir, ich, meine Nichte und deine beiden Brüder, einen Spaziergang nach Plain Palais zu machen. Es war ein heiterer, warmer Abend und wir dehnten unseren Spaziergang weiter als sonst aus. Es dämmerte bereits, ehe wir ans Umkehren dachten. Da entdeckten wir, dass Wilhelm und Ernst, die noch weitergegangen waren, nicht zu finden waren. Wir setzten uns auf eine Bank und harrten auf ihre Rückkehr. Bald darauf erschien Ernst allein und fragte, ob wir seinen Bruder nicht gesehen hätten. Er sagte, Wilhelm sei beim Spiel fortgelaufen, um sich zu verstecken. Er habe ihn vergeblich gesucht und dann lange auf ihn gewartet. Er sei jedoch nicht wiedergekommen. Dieser Bericht beunruhigte uns über die Maßen. Wir suchten weiter nach dem Verschwundenen bis in die hereinbrechende Nacht. Elisabeth meinte dann, er sei vielleicht nach Hause gegangen. Aber auch da war er nicht eingetroffen. Mit Fackeln setzten wir unser Suchen fort. Denn der Gedanke, dass mein geliebtes Kind sich verlaufen hatte und nunmehr der Feuchtigkeit und Nacht und Nebel ausgesetzt war, ließ mir keine Ruhe. Auch Elisabeth war von einer undefinierbaren Angst ergriffen. Ungefähr um 5 Uhr in der Frühe fand ich meinen süßen Jungen, welchen ich noch den Abend vorher blühend und lebenslustig gesehen hatte, starr und regungslos auf dem Grase ausgestreckt liegen. Er war erwürgt worden, und sein Hals zeigte deutlich die Fingermale des Mörders. Er wurde nach Hause getragen, und der Seelenschmerz auf meinen Zügen verriet Elisabeth die Unheilskunde. Sie bestand darauf, das tote Kind zu sehen. Vergeblich versuchte ich sie von ihrem Vorsatz abzubringen. Nachdem sie den Raum, wo er lag, betreten hatte, fiel ihr Blick auf den Hals des armen Opfers. Sie stutzte, faltete die Hände und rief, »Allmächtiger Gott! Sie haben das geliebte Kind ermordet!« Dann stürzte sie bewusstlos zu Boden. Nur mit äußerster Anstrengung gelang es uns, sie wieder ins Leben zurückzurufen. Als sie zu sich kam, fing sie von Neuem an zu weinen und zu seufzen. Sie erzählte mir, dass Wilhelm an demselben Abend sie um die Erlaubnis angefleht hatte, eine sehr wertvolle Miniatur zu tragen, die sie von deiner Mutter geschenkt bekommen hatte. Das Bild ist verschwunden und war zweifelsohne der Gegenstand, der den Mörder zu seiner bösen Tat verlockte. Bisher haben wir keine Spur von ihm entdecken können, obwohl wir unermüdlich am Werke sind. Aber unsere Bemühungen werden mir meinen geliebten Wilhelm nicht wiederbringen. Komm her, liebster Viktor. Du bist der Einzige, der Elisabeth trösten kann. Sie weint unaufhörlich und beschuldigt sich mit Unrecht, die Ursache seines Todes zu sein. Ihre Worte durchbohren mir das Herz. Wir sind alle tief unglücklich. Vielleicht ist es dir, mein Sohn, ein Ansporn, gleich zu uns zu kommen und unser aller Tröster zu sein. Deine liebe Mutter, ach, Viktor, nun danke ich Gott, dass sie den grausamen und elenden Tod des Jüngsten, ihres Lieblings, nicht erleben musste. Komm, Viktor, nicht Rachegedanken dem Mörder gegenüber sollen dein Herz erbittern. Allein Friede und Sanftmut vermögen es, unseren Schmerz zu lindern. Betritt das Haus, wo Trauer weilt, voll Güte und herzlicher Teilnahme für uns, die dich lieben. Dein schwer geprüfter Vater, Alphonse Frankenstein. Genf, den 12. Mai. Clerval, der mich beim Lesen beobachtet hatte, bemerkte mit Erstaunen die Verzweiflung, welche auf die Freude folgte, die ich anfänglich über die Nachrichten von daheim gezeigt hatte. Ich warf den Brief auf den Tisch und barg das Gesicht in den Händen. »Mein lieber Frankenstein«, rief Henri aus, als er mich bitterlich weinen sah, »ist es dir denn für immer versagt, glücklich zu sein? Freund, sag mir, was ist geschehen?« Ich bedeutete ihm, den Brief zu nehmen, während ich in heftiger Gemütsbewegung im Zimmer auf- und abschritt. Auch aus Clervals Augen stürzten die Tränen, als er den Bericht über das Unglück las, das über mich und meine Familie gekommen war. »Ich finde keine Worte des Trostes für dich, mein Freund«, sagte er. »Dein Unglück ist nicht wieder gut zu machen. Was gedenkst du zu tun?« »Sofort nach Genf fahren. Komm mit, Henri. Wir werden die Pferde bestellen.« Unterwegs gelang es Clerval, mich aus meiner bedrückten Stimmung zu reißen. Er tat dies nicht mit den üblichen Trostworten. Jener Auffassung der Stoiker, dass der Tod nichts Schlimmes sei und dass der Mensch statt verzweifelt erhaben sein soll über den Verlust und die ewige Abwesenheit eines geliebten Wesens, sollten keinem aufgedrängt werden. Sogar Cato weinte über den Tod seines Bruders. So sprach Clerval, als wir durch die Straßen zur Poststation eilten. Seine Worte prägten sich in mein Gemüt, und später, in meiner Einsamkeit, erinnerte ich mich wiederum an sie. Als bald darauf die Pferde kamen, bestieg ich rasch den Einspänner und sagte meinem Freunde Lebewohl. Meine Reise verlief in einer traurigen Gemütsstimmung. Zuerst wünschte ich, das Tempo zu beschleunigen, denn ich war vom Verlangen besessen, meine betrübten Lieben zu trösten. Aber als ich der Heimatstadt näher kam, verlangsamte ich die Fahrt. Ich konnte kaum die vielgestaltigen Gefühle, die mich bedrängten, aushalten. Nach 6 Jahren der Abwesenheit würde ich die vertrauten Gefilde meiner Jugend wiedersehen. Wie mochte sich alles in der Zwischenzeit verwandelt haben? Ein plötzlicher und trauriger Umschwung hatte stattgefunden. Aber 1000 kleine Umstände konnten allmählich andere Umwandlungen herbeigeführt haben, die, obgleich sie ruhiger geschahen, doch nicht weniger entscheidend eingewirkt hatten. Mir bangte. Ich wagte nicht weiterzufahren, fürchtete 1000 namenlose Qualen, die mich erzittern ließen, obwohl ich sie nicht in Worte zu fassen vermochte. In diesem Gemütszustand verblieb ich 2 Tage in Lausanne. Ich versenkte mich in den Anblick des Sees. Ruhig lag er da, ringsum war alles still und die Schneeberge, die Tempel der Natur, schimmerten unverändert. In der friedlichen, göttlichen Landschaft fand ich meine Ruhe wieder. Ich setzte meine Reise nach Genf fort. Die Straße führte am See entlang, der sich in der Nähe meiner Heimatstadt verengt. Deutlich konnte ich jetzt die dunklen Hänge des Jura unterscheiden und die leuchtende Spitze des Mont Blanc. Ich weinte wie ein Kind. Geliebte Berge, mein schöner See, welches Willkommen bereitest du dem Wanderer? Eure Gipfel sind klar, Himmel und See sind friedvoll und vom schönsten Blau. »Soll mir dies Frieden verkünden, oder ist eure Schönheit ein Hohn für mein Unglück?« »Ich fürchte, mein Freund, ich wirke ermüdend durch mein Verweilen bei diesen breiten Schilderungen, aber in diesen Tagen war ich nicht ganz unglücklich, und ich denke gern an sie zurück. Heimat, meine geliebte Heimat, nur deine Kinder können das Entzücken ermessen, das mich beseelte, als ich deine Ströme, deine Berge und vor allem deinen bezaubernden See wiedersah.« Angst und Schmerz kehrten zurück, je näher ich meinem Zuhause rückte. Die Nacht brach ringsum herein, und als ich die dunklen Berge kaum noch unterscheiden konnte, fühlte ich mich noch beklommener. Die Landschaft erschien mir wie ein weiter, undeutlicher Schauplatz des Bösen. Ich ahnte dunkel, dass es mir bestimmt war, der unseligste der Menschen zu werden. Ach, ich prophezeite richtig und irrte nur in einem einzigen Umstand, nämlich, dass ich in all dem Elend, dass meine Fantasie und meine Beklemmung mir ausmalten, noch weit unter der Wirklichkeit blieb, die mir die Zukunft bringen würde. In den späten Abendstunden erreichte ich Genf. Die Stadttore waren bereits geschlossen, und ich musste die Nacht in Secheron, einem Dorf, eine halbe Meile östlich der Stadt, verbringen. Der Himmel war klar. Ich fand keinerlei Ruhe und beschloss, die Stelle aufzusuchen, wo mein armer Wilhelm ermordet worden war. Da ich nicht den Weg durch die Stadt nehmen konnte, sah ich mich genötigt, den See in einem Boot zu überqueren, um nach Plainpalais zu fahren. Bereits während der kurzen Überfahrt sah ich Blitze auf dem Gipfel des Mont Blanc in den bizarrsten Formen aufleuchten. Das Gewitter schien mit großer Geschwindigkeit heraufzukommen. Ich bestieg einen kleinen Hügel, um den weiteren Verlauf des Sturmes zu beobachten. Der Himmel bewölkte sich und bald fiel der Regen in Strömen hernieder. Ich verließ meinen Platz und ging weiter, obwohl Sturm und Finsternis mit jeder Minute anwuchsen und der Donner sich mit einem fürchterlichen Krachen zu meinem Haupte entlud. Das Echo warf ihn zurück von Salève, vom Jura, den Savoyener Alpen, grelle Blitze blendeten mir die Augen, belebten den See und verwandelten ihn in ein weites, feuriges Feld. Dann verschwand alles in einem Augenblick in eine pechschwarze Finsternis, bis sich das Auge von dem Aufblitzen erholt hatte. Wie dies häufig in der Schweiz der Fall ist, entfesselte sich das Gewitter zugleich an mehreren Stellen des Himmels. Das heftigste Gewitter stand nördlich der Stadt, über jenem Teil des Sees, der zwischen dem Vorgebirge von Belrive und dem Dorfe Coupé lag. Ein zweites beleuchtete den Jura mit schwachen Blitzen, ein anderes verhüllte und zeigte zugleich die Mol, einen Spitzenberg, welcher sich östlich vom See befindet. Der großartige Kampf am Himmel war von einer schaurigen Schönheit. Ich fühlte mich von erhabenen Gedanken erfüllt und rief laut mit gefalteten Händen: »Wilhelm, du lieber Engel, dies ist dein Begräbnis, dies ist deine Totenfeier!« Bei diesen Worten gewahrte ich eine Gestalt, die sich hinter einer Baumgruppe in meiner Nähe hinwegstahl. Ich stutzte, sah aufmerksam hin. Ein Irrtum war ausgeschlossen. Im Aufleuchten der Blitze wurden mir die Umrisse des Ungeheuers deutlich. Seine riesige Gestalt, seine unmenschliche Hässlichkeit offenbarten mir sogleich, dass er der Unhold war, der widerwärtige Quälgeist, dem ich das Leben gegeben hatte. Was wollte er hier? Könnte er nicht der Mörder meines Bruders gewesen sein? Kaum hatte mich dieser Gedanke durchkreuzt, als ich auch schon von seiner Richtigkeit überzeugt war. Mir klapperten die Zähne, die Beine versagten mir, ich musste Halt an einem Baum suchen. Schnell eilte die Gestalt an mir vorüber, dann verschwand sie in der Dunkelheit. Er war der Mörder. Kein Zweifel möglich. Das bloße Aufkommen des Gedankens war schon der unwiderlegliche Beweis dieser Tatsache. Ich dachte erst daran, den Dämon zu verfolgen, aber ein Blitz zeigte mir die Aussichtslosigkeit meines Vorhabens. Ich sah, wie der Unhold die fast senkrechte Wand des Mont Salève emporkletterte, die Plan Palais im Süden begrenzt. Bald erreichte er den sturmumbrausten Gipfel und verschwand. Das Gewitter zog ab. Nur noch in der Ferne grollte der Donner. Es regnete unaufhörlich und die Gegend blieb in undurchdringliche Finsternis gehüllt. Ich sann nach über die Ereignisse, die ich bis dahin zu vergessen versucht hatte. Der Werdegang meiner Hoffnungen und Pläne, die Schöpfung des Ungeheuers, das Auftauchen des durch mich geschaffenen lebendigen Wesens an meinem Lager, die Drohung seiner Hände, seine Flucht und sein Verschwinden. 2 Jahre waren vergangen seit der grausamen Nacht, in der er das Leben erhielt. War der Mord an meinem Bruder wohl sein erstes Verbrechen? Ach, ich hatte einen Teufel auf die Welt losgelassen, der sein Ergötzen fand in Blutbädern mit dem Elend der Menschen. Hatte er nicht meinen Bruder ermordet, der ich doch sein Wohltäter und Schöpfer war? Niemand kann die Seelenqualen ermessen, die ich für den Rest der Nacht erlitt. Die Kälte und Nässe spürte ich nicht. Schrecken und Verzweiflung bedrückten meine Seele. Der Morgen dämmerte, als ich meine Schritte der Stadt zulenkte. Die Tore wurden geöffnet, ich eilte zu meinem Vaterhaus. Mein erster Gedanke war, meine Vermutungen, meine Gewissheit vielmehr in Bezug auf die Person des Mörders zu enthüllen und eine sofortige Verfolgung einzuleiten. Aber ich zögerte, als ich mir die Erzählung vergegenwärtigte, die ich meinen Mitbürgern machen würde, ein Wesen, welches ich selbst geformt und dem ich das Leben eingehaucht hatte, war mir während einer stürmischen Nacht in den unzugänglichen Schluchten eines Berges begegnet. Ich dachte an das Nervenfieber, worunter ich zur Zeit meines verhängnisvollen Vorhabens gelitten hatte, und das zweifelsohne der an sich schon unwahrscheinlichen Geschichte den Anstrich eines Fieberwahnes geben würde. Wenn jemand mir eine solche Erzählung vorgetragen hätte, so hätte auch ich sie nicht geglaubt und als die Ausgeburt einer krankhaften Fantasie betrachtet. Überdies würde die Beschaffenheit des Dämons es schwierig, ja unmöglich machen, die Verfolgung durchzuführen, falls es mir gelingen sollte, meine Angehörigen und Verwandten von der Wahrheit meiner Erzählung zu überzeugen. Denn wer könnte ein Wesen ergreifen und festhalten, das imstande gewesen war, die steilen Felsen des Mont Salève emporzuklettern? Diese Überlegungen veranlassten mich, von meinem Vorhaben abzusehen und Stillschweigen zu bewahren. Es war etwa 5 Uhr morgens, als ich mein Vaterhaus betrat. Ich befahl der Dienerschaft, meine Angehörigen nicht zu stören und beschloss, in der Bibliothek die übliche Stunde ihres Aufstehens abzuwarten. 6 Jahre waren verflossen, vergangen wie im Traum, bis auf die eine unauslöschliche Spur. Und ich stand auf dem gleichen Fleck, wo ich meinen Vater zuletzt vor meiner Abreise nach Ingolstadt umarmt hatte. Geliebter, verehrter Vater, er war mir noch geblieben. Ich betrachtete das Bildnis meiner Mutter, welches über dem Kaminsims hing. Es war auf Wunsch meines Vaters gemalt worden und stellte Caroline Beaufort dar, wie sie in tiefster Verzweiflung vor dem Sarge ihres Vaters kniete. Ihr Gewand war ländlich, ihre Wange bleich, aber ein Zug von Würde und Schönheit untersagte jedes billige Mitleid. Unter diesem Bild hing eine Miniatur Wilhelms, und ich wurde zu Tränen gerührt, als ich sie anschaute. So überraschte mich Ernst. Er hatte mich ankommen hören und eilte herbei, um mich zu begrüßen. Er drückte mir seine mit Kummer gemischte Freude über das Wiedersehen aus. »Willkommen, mein liebster Viktor«, sagte er. »Ach, ich wünschte, du wärst vor 3 Monaten gekommen, dann hättest du uns alle fröhlich und vergnügt vorgefunden. Jetzt sind wir voller Weh und können deine Rückkehr nur mit Tränen anstelle des Lächelns begrüßen. Der Vater sieht so sorgenvoll aus. Dies entsetzliche Ereignis scheint seinen Schmerz über den Tod unserer Mutter wieder neu belebt zu haben. Auch die arme Elisabeth ist ganz untröstlich.« Bei diesen Worten begann Ernst zu weinen. »Nicht doch. Bewillkomme mich nicht auf diese Art«, sagte ich. »Versuche, deine Ruhe zurückzugewinnen, damit ich nicht völlig unglücklich werde, gleich in dem Augenblick, da ich nach solch langer Abwesenheit mein Elternhaus betrete. Aber sage mir, wie trägt der Vater diesen Schicksalsschlag und wie geht es meiner armen Elisabeth?« »Sie braucht wirklich Trost und Zuspruch, denn sie glaubt, an dem Tode unseres Bruders schuldig zu sein, und das macht sie ganz elend. Aber da der Mörder entdeckt worden ist...« »Der Mörder entdeckt? Großer Gott, wie ist das möglich? Wer wagte es, ihn zu verfolgen? Ich kann es nicht fassen. Ebenso gut könnte man versuchen, den Sturm aufzufangen oder einem Gebirgsbach mit einem Strohhalm Halt zu bieten.« »Ich verstehe nicht, was du sagen willst. Aber wir waren alle sehr unglücklich, als man sie entlarvte. Niemand konnte zuerst daran glauben, und selbst jetzt, trotz aller Beweise, will Elisabeth sich nicht überzeugen lassen. Wer aber würde auch glauben, dass Justine Moritz, die immer so lieb war und so an uns allen hing, auf einmal so schlecht und verdorben wurde?« »Justine Moritz? Armes, armes Mädchen, ist sie des Mordes angeklagt? Aber das ist ein Irrtum, ein Unrecht, das muss doch jeder einsehen, niemand kann das doch glauben. Nicht wahr, Ernst?« »Niemand glaubte es zunächst, aber es kamen einige Umstände zutage, die uns die Überzeugung beinahe aufgedrungen haben. Und sie selbst hat sich so sonderbar benommen und so verwirrt gezeigt, dass sie den Beweisen gegen sich noch mehr Halt gibt, so dass, fürchte ich, kaum noch Zweifel offen bleiben kann. Aber sie wird vor den Richtern erscheinen, und dann wirst du alles selber hören und dich überzeugen können.« Er berichtete, dass am Morgen, an dem der Mord entdeckt worden war, Justine krank geworden sei und ans Bett gefesselt wurde. Und als nach einigen Tagen eins der Mädchen, die zufällig die Kleidung, die sie in der Mordnacht getragen hatte, ordnete, entdeckte sie in Justines Tasche das Bild meiner Mutter, die kostbare Miniatur, die angeblich den Mörder zu der Untat verlockt hatte. Das Mädchen zeigte es sofort einem anderen, welches ohne irgendjemand von der Familie ein Wort davon zu sagen, zu einem Friedensrichter ging. Daraufhin wurde Justine verhaftet. Als sie der Tatsache des Mordes beschuldigt wurde, bestätigte das arme Mädchen den Verdacht im hohen Grade durch ihr äußerst verwirrtes Benehmen. Das war eine sonderbare Geschichte, aber sie konnte meine Überzeugung von der vergangenen Nacht nicht erschüttern. Ich erwiderte sehr ernst: »Ihr seid alle im Irrtum. Ich kenne den Mörder. Die arme, gute Justine ist unschuldig.« Im gleichen Augenblick kam mein Vater herein. Ich sah das Leid tief auf seine Züge eingeprägt, aber er bemühte sich, mich freudig zu begrüßen. und nachdem wir unsere trauervolle Begrüßung beendet hatten, würde er auf ein anderes Thema als unser Unglück hingelenkt haben, wenn nicht Ernst gerufen hätte: »Großer Gott, Papa, Viktor weiß, wer der Mörder des armen Wilhelms war.« »Auch wir wissen es. Leider, mein Junge«, erwiderte mein Vater. »Und es wäre mir lieber gewesen, den Mörder nicht zu entdecken, als solch eine Verworfenheit und solchen Undank feststellen zu müssen bei einem Menschen, den ich so hoch geschätzt.« »Lieber Vater, du täuschst dich. Justine ist unschuldig.« »Wenn sie es wirklich ist, dann wolle Gott verhüten, dass sie als Schuldige leide. Sie soll heute verhört werden, und ich hoffe von ganzem Herzen, dass sie freigesprochen wird.« Seine Worte beruhigten mich. Ich war in meinem Innern fest davon überzeugt, dass Justine, ja jeder Mensch überhaupt, an diesem Morde unschuldig war. Ich glaubte daher nicht, dass irgendwelche Beweise vorgebracht werden könnten, die stark genug waren, um Justine zu verurteilen. Ich erwartete die Verhandlung mit Spannung, doch ohne einen bösen Ausgang vorauszusehen. Bald kam Elisabeth herein. Die Jahre hatten ihr Äußeres sehr verändert, seit ich sie zuletzt gesehen hatte. Vor 6 Jahren war sie ein hübsches, frohes Menschenkind gewesen, das jeder liebte und verhätschelte. Jetzt war sie in ihrer Art und ihrem Ausdruck ganz Frau. Sie wirkte ungewöhnlich liebreizend. Ihre freie und hochgewölbte Stirn deutete auf einen außergewöhnlichen Verstand, gepaart mit einem offenen Charakter hin. Sie hatte haselnussbraune Augen, die voll Milde strahlten und welche durch die jüngsten Leiden vor Trauer getrübt waren, und besaß welliges, goldbraunes Haar, einen zarten Teint. Ihre Gestalt war schlank und anmutig. »Deine Ankunft, mein lieber Vetter, gibt mir wieder Hoffnung«, sagte sie. »Vielleicht findest du irgendeinen Weg, um meine arme, schuldlose Justine zu rechtfertigen. Ach, wer ist noch sicher, wenn sie eines Verbrechens überführt werden sollte? Ich baue auf ihre Schuldlosigkeit ebenso fest wie auf die meine. Unser Verlust ist doppelt schwer für uns. Wir haben nicht nur unseren lieben süßen Knaben verloren, sondern auch dies arme Mädchen, das ich aufrichtig liebe und das durch ein noch schlimmeres Missgeschick von uns genommen werden soll. Wenn sie verurteilt wird, werde ich nie wieder froh werden können. Aber es ist ausgeschlossen, dass sie den Mord begangen hat, dessen bin ich sicher, und dann werde ich wieder glücklich sein, trotz des traurigen Todes meines kleinen Wilhelm.« »Sie ist unschuldig, meine Elisabeth«, versicherte ich, »und das soll bewiesen werden. Fürchte nichts, sondern fasse Mut und sei ihres Freispruchs gewiss.« »Wie gut du bist. Alle anderen glauben an ihre Schuld, und das macht mich ganz unglücklich. Zu sehen, dass jeder auf eine solch furchtbare Weise gegen Justine voreingenommen ist, stimmt mich völlig hoffnungslos und verzweifelt.« Sie weinte. »Liebe Nichte«, sagte mein Vater, »trockne deine Tränen. Wenn sie, wie du glaubst, unschuldig ist, so verlasse dich auf die Gerechtigkeit unserer Richter und auf meine Versicherung, dass auch der leichteste Schimmer einer Parteilichkeit vermieden werden wird.«